Teil 2: Das mündliche Evangelium. Einführung. Warum ist eine gründliche kritische Durchmusterung bestimmter Partien des Neuen Testamentes für jeden Kritiker der Geschichte des Urchristentums unerlässlich? Weil diese Schriften, es handelt sich um die vier Evangelien und die Apostelgeschichte, als die ursprünglichen und einzigen Verkünder und Hauptzeugen für das Leben Jesu und für die christliche Urgeschichte auftreten. Die Aussagen dieser literarischen Kronzeugen, die die Wahrheit ihrer Berichte oftmals ausdrücklich bekräftigen, muss also jeder, dem die Lösung der Frage nach der Geschichtlichkeit des angeblichen Stifters der christlichen Religionen am Herzen liegt, geduldig anhören und genauestens prüfen. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, David Strauss, Bruno Bauer, Arthur Drews, waren es Theologen und hierbei weitaus in der Mehrzahl liberale evangelische Kirchenbeamte, die sich aus beruflicher Veranlassung mit den Problemen des Lebens Jesu beschäftigt haben. Die Ergebnisse ihrer Forschungen liegen uns in einem mit der Zeit gewaltig angewachsenen Schrifttum vor. Wer jetzt erneut das Problem der Geschichtlichkeit Jesu und der Urapostel in Arbeit zu nehmen beabsichtigt, würde unklug und leichtfertig handeln, wollte er den Forschungen jener Männer nicht die gebührende Beachtung schenken. Wir werden darum ständig Bezug auf diese Literatur nehmen, um an zahlreichen Beispielen zu zeigen, wie es mit der von den Theologen geübten Untersuchungsmethode und den damit gewonnenen kritischen Resultaten bestellt ist. Vor allem wird die Auseinandersetzung mit dem Teil »Das synoptische Evangelium« entbrennen. Dabei bleiben wir uns der selbstverständlichen Pflicht bewusst, als Wissenschaftler niemals den Boden strenger Sachlichkeit zu verlassen. Die in diesem und in den folgenden Heften zur Diskussion gestellten Probleme gehen nicht bloß die Theologen an. Es handelt sich um Fragestellungen, die alle nachdenklichen, auch in höchsten Dingen nach Klarheit und Wahrheit trachtenden Menschen bewegen. Die von uns aufgeworfenen Generalfragen lauten: Können die neutestamentlichen Bücher von Menschen, also Christen, des ersten Jahrhunderts geschrieben sein? Ist das Christentum, also die Kirche, wirklich während des ersten Jahrhunderts entstanden? Erstes Kapitel: Naive Scheinbeweise für die Geschichtlichkeit Jesu. Alle historischen Einzelprobleme des Neuen Testaments gruppieren sich, wie im ersten Heft dargelegt, am Schluss des ganzen Untersuchungsprozesses zwangsläufig zu dem Generalproblem: Hat Jesus wirklich gelebt? Vorsichtige und also nicht sehr glaubensstarke Theologen pflegen allerdings dieser gefährlichen Summation und Kristallisation der Einzelprobleme in einem Zentralpunkt aus dem Wege zu gehen, indem sie das bloße Aufwerfen der Frage nach der Geschichtlichkeit Jesu bereits für überskeptisch oder grotesk erklären. Rühmend muss jedoch hervorgehoben werden, dass keineswegs alle Theologen so ängstlich und inkonsequent denken. Der Historiker darf, ja muss vielleicht angesichts der Quellen über Jesus, die wir haben, alles in Bezug auf ihn, selbst seine Existenz als Person, in Frage stellen. So äußert sich F. Kattenbusch. Obwohl die historische Frage nach der Geschichtlichkeit des angeblichen Stifters der christlichen Religion nur wirksam mit historisch-kritischen Mitteln gelöst werden kann, stößt man immer wieder auf einen vorgeblichen positiven Beweis, der als so unmittelbar evident gerühmt wird, dass etwaige negativ-historische Erlebnisse an seiner gewaltigen inneren Überzeugungskraft zunichte werden müssten. Auch im Verlauf historischer Untersuchungen bringt man theologischerseits ungemein häufig ganz bestimmte Beweise in die Debatte, die angeblich kräftig für die Echtheit und Treue der urchristlichen Überlieferung sprechen sollen. Es handelt sich dabei sozusagen um Nebenbeweise, um altbewährte theologische Hilfstruppen, die gerne und oft dem skeptischen Gegner entgegengeführt werden. Erstens: Innere Erlebnisse als angeblicher Beweis der Geschichtlichkeit Jesu. Es muss anerkannt werden, dass der nunmehr zu besprechende subjektive Beweis in der Regel nicht von wissenschaftlich arbeitenden Theologen verwendet wird, sondern vorzugsweise in der Domäne der systematisch-praktischen Theologie und der niederen Apologetik heimisch ist. Die Forderung des praktischen Seelsorgers nach unbedingter Gewissheit des Glaubens, der Glaubensgrundlagen, hat diesem inneren Beweis wohl in erster Linie seine große Bedeutung verliehen. Wo besteht für den Glauben noch ein unbedingt fester Boden, nachdem böse Kritiker inbegriffen die freien evangelischen Theologen durch ihre Untersuchungen das einstige felsenfeste Vertrauen auf die Echtheit der neutestamentlichen Überlieferungen so schmerzlich erschüttert haben? So fragt der schlichte Christ. In deinem Innern findest du noch diesen sicheren Glaubensboden, antwortet der Seelsorger dem Zweifelnden. Prüfe nur dein christliches Herz. Wer sich als verlorenen Sünder erkannt hat und dann plötzlich die rettende Gnade des gestorbenen und auferstandenen Christus Jesus erfuhr, dem ist nicht nur dies innere Wiedergeburtserlebnis unmittelbar gewiss, er verspürt gleichzeitig und auch gleich stark die Gewissheit, dass Jesus lebt und wirkt. Die Erfahrung der Wiedergeburt vergewissert nach Frank den Christen mit sittlicher und logischer Notwendigkeit die Wirklichkeit zunächst bestimmter immanenter, das heißt innerer Vorgänge, Sünde, Schuldfreiheit, darüber hinaus der in ihren wirksamen transzendenten Kausalitäten Gott, Trinität, Sühne, Christi. In dieser Darstellung wird folgende Schlusskette sichtbar. Jesus wirkt heute noch in mir, wer wirkt, muss leben. Jesus lebt als erhöhter Christus, wenn Jesus zur Rechten Gottes erhöht ist, dann muss er einst auferstanden sein. Jesus ist also vor seiner Auferstehung gestorben, wer gestorben ist, muss vorher gelebt haben. Also folgt, dass Jesus einst wirklich auf Erden als Mensch gelebt hat. Als Theologen solcher inneren Erfahrung wären noch M. Keim und W. Hermann zu nennen. Keim ist wie Hermann gleichgültig gegen die möglichen historischen Zweifel in Bezug auf die Lebensumstände Jesu. Das für ihn Entscheidende an dem Mann von Nazareth steht ihm in unmittelbarer, gar nicht beirrbarer innerer Gewissheit und Klarheit vor dem Bewusstsein. Hier ist zu sagen: Dieser subjektive Erlebnisbeweis beruht auf einem offenkundigen Trugschluss. Niemand wird bezweifeln, dass Erlebnisse der geschilderten Art für das betreffende Individuum unmittelbaren Wirklichkeitscharakter haben. Wir haben es mit inneren, das heißt physiologisch-psychologischen Vorgängen zu tun, die allerdings letzten Endes fast immer durch äußere Ursachen hervorgerufen werden, sei es durch Erlebnisse des Individuums in der Außenwelt, sei es durch Lesen religiöser Schriften, durch eine Predigt oder durch sonstige Maßnahmen des Seelsorgers. So weist das subjektive Erlebnis in der Tat über das Individuum hinaus in die Realität der objektiven Welt. Aber wir müssen jetzt die Sachlage etwas genauer ins Auge fassen. Welches Moment stellt sich als äußere, objektive Wirklichkeit, also Ursache dar, wenn beispielsweise durch Bibellektüre ein Christ die Wiedergeburt erlebt? Die objektive Ursache ist letztlich das Dasein eines bestimmten Buches, der Bibel. Gewisse in der Bibel berichtete Erzählungen rufen im disponierten Leser gefühlsbetonte Vorstellungen wach, die in solcher Stärke wirksam sind, dass im gegebenen Moment der christliche Bußakt ausgelöst wird. Nun ist es eine Binsenwahrheit, die wir täglich erfahren können, dass auch erdichtete Erzählungen, vorausgesetzt, dass an ihre Wahrheit, an ihre historische Echtheit geglaubt wird, innere Erlebnisse der bezeichneten Art wecken können. Man denke an die durch heiligen Legenden hervorgerufenen Erbauungserlebnisse. Was folgt daraus? Dass innere Erlebnisse, und seien sie für das erlebende Individuum subjektiv noch so stark und gewiss, nicht aus sich heraus als Beweis für objektive Echtheit der berichteten Ereignisse beziehungsweise für wirkliche Geschichtlichkeit etwa erwähnter Personen verwendet werden können und dürfen. In jedem Falle muss unbedingt der Beweis für die Geschichtlichkeit einer genannten Person auf ganz anderem, nämlich historischen Wege erbracht werden. Auch der Glaube an eine total erdichtete Person kann innere Erlebnisse herbeiführen.